Kapitel 7 – Der Weg in die Entgrenzung und die Spendenaffäre aus dem Ausland. Am 29. Oktober 2015 fuhr die Parteichefin Frauke Petri zum Flughafen nach Leipzig. Sie erwartete einen wichtigen Mann und es begann eine der größten Spendenaffären in der Bundesrepublik Deutschland. Wenige Monate zuvor, im Sommer 2015, hatten die AfD-Mitglieder auf dem hitzigen Parteitag in Essen den Parteigründer Bernd Lucke vom Hof gejagt. Seither leiteten Frauke Petri und Jörg Meuthen zusammen die AfD. Lucke hatte mit seinen Mitstreitern daraufhin die Partei verlassen und die AfD so um fast alle Abgeordneten im EU-Parlament gebracht. Die Umfragen der hochgradig zerstrittenen Partei gingen bergab. Der AfD drohte das Schicksal ihrer rechten Vorläuferparteien. Nach einigen Erfolgen in den Landtagen führen interne Machtkämpfe zu Spaltung und Untergang. Die Flüchtlingskrise rettet die AfD und danach braucht sie Geld. Doch die Flüchtlingskrise im Spätsommer 2015 ermöglichte der Partei das politische Überleben. Das gab der Grand Seigneur und heutige Ehrenvorsitzende der AfD, Alexander Gauland, Ende 2015 auch offen gegenüber dem Spiegel zu. Natürlich verdanken wir unseren Wiederaufstieg in erster Linie der Flüchtlingskrise, so Gauland. Man könne die Krise ein Geschenk nennen. Als Frauke Petri im Oktober 2015 zum Leipziger Flughafen fuhr, stand sie vor gewaltigen Aufgaben. Die Partei brauchte Geld, zumal 2016 und 2017 wichtige Landtagswahlen und vor allem die Bundestagswahl anstanden. Diese zwei Jahre würden darüber entscheiden, ob es der AfD gelingen würde, sich im politischen System zu verankern. In dieser Notlage meldete sich Henning Conle aus der Schweiz. Er wollte die neue Parteichefin treffen. Da es von Conle keine Fotos im Netz gibt, erhielt Petris Sekretärin eine Beschreibung aus dem Büro Conle per SMS. Herr Conle, dunkle Hornbrille, Lederjacke, kurzer Bart, wenig Haar. Petri hat, nachdem sie die AfD verlassen hatte, Korrektiv und dem ZDF-Magazin Frontal über das Treffen mit Conle berichtet. Die Recherche dazu wurde am 9. März 2021 veröffentlicht. Kurz vor der Landung meldete sich Conle selbst per SMS bei der AfD-Chefin, werde ca. 11.15 Uhr landen, Gruß HC. Wer ist Henning Conle? Sein Vater stammt aus Duisburg und machte in der Gründungsphase der Bundesrepublik im Ruhrgebiet mit Sozialwohnungen ein Vermögen. Zu Zeiten des Vaters war das Conle-Imperium eng mit der sozialdemokratischen Aristokratie unter dem langjährigen SPD-Ministerpräsidenten Johannes Rau in Nordrhein-Westfalen verbunden. Das war noch in der alten Bonner Republik. Henning Conle baute das, was er vom Vater übernommen hatte, zu einem milliardenschweren Immobilienvermögen aus. Er verließ Deutschland und pendelt heute zwischen seinen Wohnsitzen in London und Küsnacht, unweit von Zürich. Henning Conle lebt diskret. Dafür unterhält er eine eigene Fluglinie nur für sich auf einem Flugplatz im Süden Deutschlands, von dem aus er in die Welt fliegt. Von dort kam er auch am 29. Oktober 2015 nach Leipzig.